Kritisiert hingegen jemand etwas, womit wir uns durch Identifikation verwoben haben, fühlen wir uns angegriffen. Der Körper schüttet Adrenalin und Cortisol aus. Wir sind gereizt, gestresst oder zumindest getriggert, wollen reagieren, attackieren, gewinnen. Deshalb führen Teilnehmer solche an sich rein virtuellen Debatten so real emotionalisiert, weil alles auf dem Spiel zu stehen scheint. Der italienische Soziologe und Psychotherapeut Alberto Melucci nutzte den Begriff der kollektiven Identität und den des Neotribalismus zum Verständnis der Entwicklung neuer sozialer Bewegungen. Laut Melucci erfordert kollektive Identität eine emotionale Investition, da sie es dem Einzelnen ermöglicht, sich als Teil einer gemeinsamen Einheit zu fühlen. Diese neue Form des Tribalismus basiert nur noch eingeschränkt auf ethnischen, religiösen, ideologischen, geschlechtlichen oder geografischen Kategorien, sondern vor allem auf Einstellungen, Emotionen, bestimmten Lebensstilen, Hobbys, Marken, auf Humorgeschmack, Popkultur und anderen Aspekten unserer Existenz. Diese Dynamiken lassen sich bei jeder Diskussion um Satiriker beobachten. Wenn Humor Ausdruck sozialer Normen und Werte ist, dann ist das, was man als lustig oder aber als Zumutung empfindet, sozial konstruiert und identitätsstiftend. Kritisiert eine Gruppe zum Beispiel den Sexismus oder Rassismus eines Komikers, fühlen sich Fans dieses Komikers persönlich durch die Kritik angegriffen, weil sie die Gruppe, der sie angehören und deren Weltbild sie teilen, bedroht sehen. Die sozialen Netzwerke verstärken solche tribalistischen Tendenzen auf beispiellose Weise. Sie schaffen Online-Tribes, man könnte sie mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen auch Konnektive nennen, aus Kollektiv und Konnektivität, die um eine kollektive Identität organisiert sind.